lese aus dem Johannesevangelium, das Kapitel 13, die ersten 17 Verse. Das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn vom Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinendes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. »Herr, du willst mir die Füße waschen?« sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, »Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen.« »Nie und nimmer wäschst du mir die Füße«, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, »Wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir.« Da rief Simon Petrus, »Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, wasche mir auch die Hände und den Kopf.« Jesus erwiderte, »Wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle.« Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das war der Grund, warum er sagte, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. »Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch?« fragte er sie. »Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr, und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt.« Ja, seit einigen Wochen schon, ja, das ist mir auch noch nie passiert, ich habe schon einige Predigten gehalten, aber noch nie in der Schürze. Seit einigen Wochen gucken wir diesem Mann Petrus über die Schultern und versuchen so ein bisschen mit zu überlegen, was ist das, was er erlebt hat mit diesem Jesus? Die meisten Menschen, die heute auf diesem Planeten leben, die würden wahrscheinlich sagen, dieser Jesus ist eine der wahrscheinlich prägendsten, beeindruckendsten, interessantesten Persönlichkeiten, die je auf diesem Planeten gelebt haben. Und wir haben uns gedacht, wir gehen einfach mal aus der Perspektive von dem Mann, der am intensivsten mit diesem Jesus zusammengelebt hat, an diesen Jesus heran und gucken, was hat eigentlich dieser Petrus, der engste Mitarbeiter oder vielleicht der dickste Freund, könnte man sagen, von diesem Jesus war, eigentlich von diesem Jesus so mitgekriegt. Was war seine Perspektive? Was waren die Sachen, die Jesus ihm gesagt hat? Manchmal ganz persönlich, manchmal ganz öffentlich. Aber was ist das, was Jesus auch ganz bewusst in das Leben von diesem Petrus hineingeprägt hat? Und was waren die Dinge, die Petrus von ihm gelernt hat? Und ich glaube, dass man dadurch ganz viel auch über uns, über mich mitbekommen kann. Und ich glaube, dass das, was Jesus auch heute wieder in dieser Geschichte mit diesem Petrus gemacht hat, denn die beiden scheinen ja die Hauptakteure in dieser Geschichte zu sein, Petrus und Jesus, was ist das, was er hier mitbekommen hat? In dem ersten Vers heißt es, das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war. Also irgendwie scheint jetzt hier etwas ein bisschen sich zu ändern in diesen ganzen Geschichten. Vorher in den Evangelien liest man so Geschichten immer wieder, wo Petrus dabei war, wo Jesus Menschen geheilt hat und Predigten gehalten hat und Wunder getan hat und sowas alles. Und auf einmal gibt es diesen Schwenk und sagt, jetzt geht es langsam in Richtung Passafest, jetzt geht es langsam in Richtung der Ereignisse, die im Leben von Jesus im Mittelpunkt stehen und die in unserem Kirchenjahr mit Ostern zu tun haben. Wir sind ja auch kurz vor Ostern, es geht so langsam auf Ostern zu, wir merken das, die Osterhasen in den Einkaufsläden werden immer weniger, das heißt Ostern rückt immer näher und wahrscheinlich, und genau das war es auch damals, so diese Zeit, es ging alles auf diese Ereignisse zu, die im Leben von Jesus und im christlichen Glauben zentral sind, die an Ostern mit Karfreitag und der Auferstehung, dem Kreuz und so zu tun haben. Und es ging so langsam dorthin, es wurde alles ein bisschen fokussierter auf dieses Ereignis, was kommen sollte. Und Jesus sprach auch schon immer wieder darüber, dass jetzt bald was passieren würde, was Petrus ja noch nicht wusste. Und dann quasi zur Einleitung in diese ganze, was kommen sollte, macht Jesus hier diese eine Aktion bei dem Abendessen. Und ich würde sagen, es ist so eine Art Vorzeichen, was Jesus machen wollte vor die Ereignisse, die kommen sollten. Und er wollte Petrus eine Lektion mitgeben. Er wollte ihm etwas sagen über ein Thema oder besser gesagt über eine Haltung, die er hatte, Jesus, und die er auch von seinen Jüngern gerne haben wollte. Und das ist eine Lektion zum Thema Demut. Dieter Nuhr, der deutsche Comedian, hat gesagt, Demut und Bescheidenheit sind für mich Begriffe, die zu Unrecht vollständig ausgestorben sind. Ich weiß nicht, ob ich ihm so vollkommen zustimmen würde, aber wahrscheinlich würde man heute Demut nicht unter den Top-Themen, wenn man irgendwo in der Fernsehzeitschrift nachguckt, finden. Es ist nicht unbedingt ein Thema, was viel behandelt wird. Und deshalb möchte ich gerne heute einen kleinen Aufruf zur Demut machen mit meiner Predigt und einen kleinen Aufruf zur Demut, weil, glaube ich, Jesus damals mit dem, was er da gemacht hat und gesagt hat, dass diese Sache mit der Demut eine ganz schön entscheidende Sache ist. Und weil es eine Haltung ist, die nicht nur von Jesus empfohlen wird, dass sie ganz nett ist, sondern die ein entscheidender Punkt ist in der Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen, wie wir uns gegenüber anderen Menschen sehen und wie wir mit anderen Menschen umgehen. Vielleicht kommt das Wort Demut hin und wieder mal noch vor, aber dann meistens in negativen Zusammenhängen. Ich weiß nicht, wer sich an letztes Jahr noch erinnern kann, als die deutsche Nationalmannschaft im Halbfinale gegen Brasilien einen unglaublichen Sieg eingefahren hat, ne? Also mit gefühlten 20 Toren Unterschied gewonnen hat. Und für uns war es toll, aber da ist das Wort Demut dann mal aufgetaucht. Da hat man nämlich dann hinterher davon gesprochen, dass es eine Demütigung war für die brasilianische Nationalmannschaft. Die sind gedemütigt worden, also es ist ihnen quasi, sind in ihre Grenzen verwiesen worden. Aber das ist eine ziemlich negative Idee von Demut. Demut ist meistens heute, wenn man darüber spricht, so etwas, was man Menschen nicht unbedingt wünscht, dass sie gedemütigt werden. Das ist dann meistens was ziemlich Peinliches, was Öffentliches, was nicht Schönes. Also gibt es irgendetwas, was an diesem Thema Demut positiv ist? Ich glaube ja. Jesus hat dieses Thema sehr empfohlen und hat mit dieser Geschichte, in die wir heute reingucken, dazu einiges, also hat es seinen Jungs sehr eindrücklich gesagt. Er hat gesagt, das ist etwas, was ihr auf jeden Fall verstehen müsst. Und ich glaube, deshalb ist es auch für uns relevant. Mein Aufruf zu Demut oder das, was Jesus hier macht, habe ich mal für mich so zusammengefasst. Ich habe gesagt, Demut, das ist erstens eine Haltung, die zweitens eine Reaktion fordert, die drittens zu einer Aktion führt. Also es ist erstens eine Haltung, die zweitens eine Reaktion fordert, die drittens zu einer Aktion führt. Erstens, es ist eine Haltung. Demut ist eine Haltung. In Vers 2, ihr könnt da gerne so ein bisschen mit reingucken, wir gehen das durch. In Vers 2, weil es ist so eine coole Geschichte, ich möchte die mit euch so ein bisschen ausgraben und euch so ein bisschen zeigen, was da drin steht. Also nehmt euch ruhig den Zettel zur Hand und guckt so ein bisschen mit da rein. In Vers 2 steht, er war mit seinen Jüngern beim Abendessen und dann wusste Jesus, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und er alles von Gott bekommen hat, was war, und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott zurückging. Und dann stand er vom Tisch aus, zog sein Obergewand aus, band sich eine schöne Schürze um und goss Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Vorausgegangen von dieser Aktion, wenn man im Lukas-Evangelium, im anderen Evangelium nachliest, war eine interessante Diskussion oder man könnte besser sagen, ein Streit. Die Jünger hatten sich nämlich darüber gestritten, dass wer von ihnen der Größte sei. Also das gab es immer wieder mal so unter den Jüngern, so dieses Nachdenken, wenn sie mal alleine waren ohne Jesus. Und dann haben sie sich so darüber gestritten, wenn Jesus jetzt demnächst, und das war so ihre Idee, wenn Jesus jetzt demnächst so als König auf den Thron von Israel steigt und dann die Römer aus dem Land schmeißt und der große King in hier wird und alles beherrscht, wer von uns Zwölfen kriegt denn dann so die besten Ämter? Und dann haben sie schon so eine Art Liste gemacht, so wer wird dann Außenminister und wer wird Verteidigungsminister und was ich was alles, wer kriegt die ganzen schönen Positionen und darf über die ganzen Sachen entscheiden. Und darüber haben sie sich gestritten und das ist der Zusammenhang, in dem Jesus das hier macht. Und ihr Konzept von Größe ist ein ganz typisches Konzept. Das ist so das, wo, glaube ich, wir normalerweise auch mit leben. Es ist so dieses, wer größer sein will, der nimmt so diese Richtung ein. Das steigt nach oben. Ich glaube, das ist das Normale, wie wir denken. Dass wenn ich größer werde, wenn ich mehr Bedeutung komme, dann steige ich irgendwie nach oben. Wir sagen ja auch, wir klettern die Leiter weiter nach oben. Oder in Frankfurt ist das dann noch eindrücklicher, je weiter oben man in den Häusern sitzt, desto mehr Einfluss hat man, desto größer ist man. Wenn man ganz oben angekommen ist, in der obersten Etage, im Chefsessel, im schönen großen Büro, dann ist man oben. Und das ist so die Idee, die wir eigentlich, glaube ich, alle, wenn wir ehrlich sind, irgendwie so ein bisschen haben. Also Aufstieg, dass die Haltung, die wir haben gegenüber dem, wo wir uns hinentwickeln wollen, vielleicht ist, das ist nach oben. Und das ist so immer diese Idee, nicht mehr das zu machen, was andere sagen, sondern lieber denen zu sagen, was sie machen sollen. Also nicht, ich möchte mehr das machen, was andere sagen, sondern ich möchte lieber sagen, was andere machen. Oder nicht so sehr dienen, ne, die kleinen Aufgaben machen, hier so Zettelchen aufheben oder sowas, sondern lieber das andere machen lassen und so die großen Räder drehen. Das ist so das, wo normalerweise, wenn man über Größe nachdenkt, die Reise hingeht. Und ich glaube, das ist genau das, worum sich die Jünger hier gestritten haben. Sie haben sich so eine Liste gemacht und haben sich darüber geprügelt, wer denn dann so der Zweite direkt hinter Jesus ist und der Dritte oder vielleicht so Nummer 2b oder so. Und darüber, das war ihre Idee, das war ihre Intention, nach oben zu streben. Ich glaube, das ist genau das, wo Jesus hier drauf reagiert. Und in diese Situation hinein, müsst ihr euch vorstellen, in diesen Streit hinein, mitten beim Abendessen, steht Jesus dann auf und macht das hier. Er wäscht seinen Jüngern die Füße. Und in der Antike damals muss man sich vorstellen, das war eine relativ normale Handlung. Also wenn man das heute machen würde, das wäre ein bisschen komisch, weil das, ich weiß nicht, ob euch tatsächlich schon mal jemand die Füße gewaschen hat, passiert nicht so oft. Aber damals war das relativ, kam das häufiger vor und das war so etwas, was man machte, was quasi Gastgeber, die Leute einluden zu sich nach Hause, machen ließen. Und es war so eine Geste der Ehre, eine Geste der Gastfreundschaft, dass man quasi, also die Leute hatten damals meistens eher Sandalen an und liefen draußen rum, hatten dann staubige Füße und als Zeichen der Gastfreundschaft hat man dann seinen Gästen die Füße gewaschen. Aber Leute, die was auf sich hielten, die machten das nicht selber, sondern das war eigentlich etwas, was man irgendeinen Sklaven machen ließ oder irgendjemanden, der unwichtig war. Der hat das dann für einen erledigt. Also richtig so ein Patriarchat, der hätte sich niemals hingekniet und hätte seinen Gästen die Füße gewaschen. Das hätte er machen lassen. So, das war schon wichtig, dass man das machte. Das war so eine Sitte, das war so ein Zeichen. Aber das hätte normalerweise jemand nicht gemacht. Und Jesus benutzt dieses kulturelle Zeichen, um hier etwas deutlich zu machen. Also wenn man sich heute so ein ähnliches Zeichen überlegen würde, ich weiß nicht so, was genau, gibt es irgendwie nicht mehr so richtig so ähnlich, aber so zum Beispiel im Büro Kaffee kochen oder wie der Marc so eben gemacht hat, so Schnipsel aufheben, hinterher durchwischen, so Zeug. Also Sachen, wo man eigentlich sagt, da stellen wir lieber jemand für an. Ne? Also der Chef macht das doch nicht. Und das ist, wenn man, Jesus hat sich genau dieses Zeichen rausgesucht, um seinen Jüngern zu zeigen, das ist eigentlich genau der Weg. Das ist genau das, was ich machen will. Das ist meine Haltung. Und das ist genau der andere Weg, den Jesus hier beschreibt. Und das ist der Weg nach unten. Und das ist der Weg der Demut. Und das ist das, was Jesus versucht zu sagen. Das ist seine Haltung. Die Gegenhaltung könnte man auch als Hochmut bezeichnen. Immer der Drang, der Größte zu sein. Nicht der Drang, nach unten zu gehen und zu dienen, sondern bedient zu werden. Das ist Hochmut. Oder es kann zu Hochmut führen. Und Jesus sagt, das ist eigentlich das, woran unsere Welt krankt. Dass wir alle immer versuchen, das zu machen. Dass wir alle immer versuchen, hochzukommen und nicht mehr diesen unteren Weg zu gehen, sondern nach oben zu kommen irgendwie. Und Jesus sagt hier, nein, meine Haltung, Jesu Haltung, ist Demut. Ist das, was ich von euch eigentlich auch möchte. Man könnte diese beiden Haltungen auch so beschreiben. Das eine ist, ich will dich zu meinem Nutzen gebrauchen. Das ist die linke Haltung. Ich will dich zu meinem Nutzen gebrauchen. Oder die rechte Haltung, also die demütige Haltung ist, ich will mich zu deinem Nutzen gebrauchen. Also links ist so dieses, was wir, glaube ich, auch alle kennen, was wir auch manchmal nicht mögen, wenn andere das mit uns machen, wenn andere uns zu ihrem Nutzen gebrauchen wollen. Ganz egal, ob es mein Chef ist, mein Partner, irgendjemand in der Familie, irgendjemand, wo auch immer, mich zu sein, irgendwie einbauen will, damit er was davon hat. Und eigentlich ist doch diese rechte Haltung, ich will mich zu deinem Nutzen gebrauchen. Also ich will etwas machen, was dir etwas bringt, egal ob ich jetzt da was von habe. Das ist eigentlich das, wo wir sagen würden, das mögen wir. Und Jesus ist hier eben genau anders. Er setzt hier einen Kontrapunkt zur Gesellschaft. Und es ist, er sagt, das, was ich, wie ich bin, das ist eben, meine Orientierung ist von oben nach unten. Es ist eine demütige Haltung, die dem Hochmut vorbeugt. Einer unserer ehemaligen Bundeskanzler, Willy Brandt, ich weiß nicht, wer sich an ihn erinnert, die unter uns etwas Älteren können sich vielleicht noch daran erinnern, dass es so jemanden wie Willy Brandt mal gab. Es gibt immerhin einen Platz hier in Frankfurt, den Willy-Brandt-Platz. Und er war ein Bundeskanzler in den 1960er und 1970er Jahren. Und es gibt eine Situation, wo er ganz intensiv das gelebt hat, die für mich immer im Kopf hängen geblieben ist und die ich ganz interessant finde. 1970 ist er nach Warschau gereist und es waren damals die Verhandlungen um die Anerkennung der polnischen Grenzen nach dem Krieg waren quasi abgeschlossen und er war in Warschau, um diesen Warschauer Vertrag zu unterzeichnen, um damit quasi festzulegen, auch aus deutscher Sicht, diese polnischen Grenzen, wie sie halt nach dem Krieg entstanden sind, die erkennen wir jetzt an und die stellen wir nicht mehr in Frage. Und weil er in Warschau war, hat er in der Zeit dort das Warschauer Ghetto besucht. Das Warschauer Ghetto war in der Zeit des Nationalsozialismus so eine Gegend gewesen, wo ganz viele Juden gelebt haben. Und in diesem Ghetto sind so ziemlich mit die schlimmsten Gräueltaten während der nationalsozialistischen Zeit passiert. Ganz schreckliche, schlimme Dinge sind da passiert. Und in diesem Bezirk gibt es ein Denkmal, oder gab es damals schon ein Denkmal für die Opfer dieses Warschauer Ghettos aus der Nazizeit. Und Willy Brandt hat damals in 1970, als er dann in Warschau war, und man muss sich vorstellen, es war die Zeit des Kalten Krieges, und die Zeit des Kalten Krieges war genau geprägt von diesem Gedanken. Es waren im Prinzip zwei große Lager, die ganze Zeit immer nur versucht haben, größer zu sein als der andere. Also es war die westliche Gemeinschaft und der Ostblock. Und die haben die ganze Zeit dieses Spiel miteinander gespielt, was die Jünger auch gespielt haben. Wer ist hier der Größere? Wer ist der Stärkere? Wir übertrumpfen uns die ganze Zeit gegenseitig. Und Willy Brandt ist 1970 am 7. Dezember in dieses ehemalige Ghetto gegangen und hat vor diesem Mahnmal der Opfer dort einen Kranz niedergelegt. Und dann ist etwas passiert, was um die Welt gegangen ist. Er hat sich dort hingekniet, hat seinen Kopf geneigt, hat sich hingekniet und dann ist eine halbe Minute dort knien geblieben, um quasi dieser Situation einen äußeren Ausdruck zu verleihen und hat sich hingekniet und hat gezeigt, ich mache mich hier demütig. Ich komme hier nicht als ein Staatschef von Deutschland, der noch wieder versucht, hier irgendwie Armdrücken zu machen und größer zu sein als ihr, sondern ich demütige mich vor diesen Opfern und auch vor der ganzen Situation. Und das ist damals verstanden worden, viel wichtiger als manche Unterschriften, die er gemacht hat, als eine demütige Handlung. Und das hat so viel bewirkt in der ganzen, man bezeichnet, dass dieser Moment, wo Willy Brandt dort niedergekniet ist, einer der Wendepunkte in der ganzen, im ganzen Kalten Krieg war, wo auf einmal man wieder aufeinander zugegangen ist, wo auf einmal man nicht immer nur versucht hat, gegeneinander zu sein, sondern wo man versucht hat, sich wieder zu verstehen und einander anzunähern. Und die ganze Ostpolitik von Willy Brandt, die darauf folgte, auf diesen Moment, war eine Politik des Aufeinanderzugehens und des Verstehens. Es war ein Anfang, ein demütiges Zeichen. Und genau ähnlich ist, glaube ich, das, was Jesus hier versucht zu erklären. Wenn ihr immer nur versucht, der Größte zu sein, wenn wir immer nur versuchen, in unseren Beziehungen oder in unseren Jobs oder in unseren Städten oder sogar in unseren Ländern so zu tun, als wer ist hier der Bessere, wer ist der Größte, wer kriegt das größte Stück vom Kuchen, wer hat am meisten hier davon, dann führt das nur zum Gegeneinander. Aber wenn wir diese Richtung einnehmen, die Jesus hier vorschlägt, dann führt es zum Miteinander, dann führt es zu etwas Demütigen. Und dann beugt es dem Hochmut vor. Hochmut ist ein enormes Problempotenzial in unserem Leben. Das ist das, was Jesus hier dann gemacht hat. Also wir müssen uns das vorstellen, er hat sich da niedergekniet und hat angefangen, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Zweitens, das war seine Haltung. Zweitens, diese Demut fordert eine Reaktion. Jetzt wird es nämlich ganz persönlich. Jetzt kommt nämlich die Reihe an Petrus. Also ich nehme an, Jesus hat irgendwo angefangen, ne? Andreas, Bartholomäus oder so. Und dann auf einmal war auch Petrus dran. Und jetzt merken wir auf einmal in der Geschichte ab Vers 6, dass Demut, eine demütige Handlung, eine wirklich demütige Handlung, fordert eine Reaktion. Punkt 2. Irgendwann war er dann nämlich bei Petrus und kniete auch vor ihm. Also wenn man jemanden die Füße waschen wollte, dann musste man sich wahrscheinlich irgendwie vor ihn hinknien und die Füße irgendwie nehmen, diese Sandalen ausziehen und das dann irgendwie waschen. Und hat dann eben den ganzen Dreck, der da so dran war, weggemacht. Und das wollte Jesus dann, steht in Vers 6, auch bei Petrus machen. Petrus' Reaktion war aber nicht, oh cool, Jesus, ja dann mach mal, sondern seine Reaktion war, Simon Petrus wehrte sich, als er an die Reihe kam. Herr, willst du mir etwa die Füße waschen? Und in Vers 8 ist es dann noch stärker. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße. Das heißt, seine Reaktion war auf keinen Fall Ablehnung. Auf keinen Fall passiert das hier. Und das hat etwas mit in Petrus Herzen zu tun, das nicht unbedingt mit Hochmut zu tun hat, sondern mit einem anderen herausfordernden Punkt, der mit Demut, wo Demut quasi so ein bisschen die Medizin für ist. Und das ist Stolz. Petrus hatte hier diese Situation, dass jetzt auf einmal der, den er am meisten verehrte, Jesus, das war sein großes Vorbild, und er hat auch begriffen, dass dieser Jesus irgendwie Gott ist, vor ihm kniet und ihm die Füße wäscht. Aber er hat irgendwie geschnallt, wenn ich das jetzt zulasse, ne, dann heißt das irgendetwas, dann bedeutet das etwas, nämlich, dass ich es nötig habe, dass der mir die Füße wäscht. Und er hat auch angefangen zu begreifen, dass da etwas Tieferes dahinter steckt. Ich glaube nämlich, dass Jesus erklärt das ja hier auch in Vers 7 und Vers 9 folgenden, dass es Jesus nicht um Körperhygiene ging. Also der Punkt hier war nicht, Jesus, du hast so dreckige Füße, du musst immer die Füße waschen. Sondern worüber Jesus hier redet darüber hinterher, dass es darum geht, dass Petrus rein wird. Oder dass hier etwas anderes passiert. Ich glaube, dass in dem Moment, wo Jesus diesen Fuß von Petrus in der Hand hielt, vor ihm kniend, Jesus eigentlich sagen wollte, was ich hier mit dir mache, das hat etwas nicht mit der Schönheit deines Fußes zu tun, sondern das hat mit deinem Herzen etwas zu tun. Ich will dir etwas beibringen darüber, was in deinem Herzen los ist, dass in deinem Herzen etwas rein werden muss. Könnte man so sagen, Petrus, du hast ein viel tieferes Problem als dreckige Füße. Du hast einen viel tieferen Bedarf als die Unreinheit deines Körpers. Es geht nämlich um eine Sache in deinem Herzen. Es geht um etwas, und darüber hat Jesus ganz, ganz oft gesprochen, es geht um so etwas wie Dreck in deinem Herzen. Es geht um ein Thema, was Jesus immer wieder angesprochen hat, nämlich Sünde. Und Jesus wollte sagen, damit du davon frei wirst, brauchst du mich. Das kriegst du nicht alleine hin. Und deine Reaktion auf meine Handlung Dass du das ablehnst, das hat ganz viel damit zu tun, was in deinem Herzen eigentlich mit diesem Thema Sünde los ist. Du musst lernen, Petrus, dass nur ich dich reinmachen kann. Jetzt nicht an deinen Füßen, sondern tief in dir. Und du musst lernen, dass du es empfangen musst, dass du es von mir bekommen musst. Ich meine, stellen wir uns das mal vor, diese Situation. Das kann man gar nicht krass genug erklären. Jesus Christus, der Sohn Gottes, kommt auf diese Welt, kniet vor Petrus, hält seinen Fuß in der Hand, seinen dreckigen Fuß, und bittet damit im Prinzip Petrus, und ich würde sagen, nicht nur Petrus, sondern eigentlich uns alle, und sagt, das, was ich mit dir machen möchte, ich möchte dich reinigen, ich möchte dir etwas geben, ich möchte dir Freiheit von Schuld geben, aber das, was dich daran hindert, das anzunehmen, ist dein Stolz. Was dich daran hindert, wirklich zuzulassen, was ich mit dir machen will, und das ist vielleicht die typische Reaktion, die Petrus hier hat, das ist Ablehnung, das ist etwas, wo du musst mir vertrauen lernen. Es gibt zwei Dinge, die die meisten Menschen empfinden, wenn man ihnen sagt, du bist Sünder und du brauchst Vergebung von Gott. Das ist so ein Thema, was meistens nicht so gut ankommt, wenn man das anschneidet. Und es gibt zwei Reaktionen. Die erste ist, die könnte man so mit Petrus quasi mit seinem Fuß so vergleichen, dass man sagt, ich bin doch gar nicht dreckig. Also Jesus, was hast du denn? Gibt doch gar kein Problem. Ja, also mach mal weiter bei Andreas. Guck mal, was bei dem unter den Fußnägeln los ist da. Ich glaube, das ist so das Typische, was wir auch machen, wenn Gott uns sagt, du brauchst Vergebung, du bist Sünder, dann würden wir vielleicht als erste Reaktion sagen, ja, aber ich bin doch gar nicht so schlecht. Und Jesus sitzt vor Petrus und sagt, doch, guck mal wirklich hin, sei mal ehrlich mit dir, du brauchst das von mir. Und das Zweite ist, was vielleicht unsere Reaktion ist, dass wir sagen, auch so im Bild mit Petrus, ne, komm Jesus, das schaffe ich schon selber. Gib mir die Schüssel, ja, gib mir das Handtuch, ich mache das selber. Nee, ich will dich nicht brauchen. Ich will das nicht brauchen, dass du mich rettest, dass du für mich das machen musst. Aber Jesus bleibt dort knien und sagt, doch Petrus, du brauchst das. Und deshalb bin ich eigentlich hierher gekommen. Ich bin nicht nur hierher gekommen, um deine Füße zu waschen. Das, was ich jetzt gerade hier mit dir mache, und das sagt er ja in Vers 7, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Weil es war eigentlich nur ein Symbol für das, was Jesus bereit war oder im Sinne war, bald zu tun. Dass Jesus Petrus wirklich reinmachen konnte, hat bedeutet, dass er einige Zeit später ans Kreuz gegangen ist und sich am Kreuz hat hinrichten lassen, stellvertretend, für unsere Schuld. Ein schlauer Mann hat mal gesagt, bei Jesus ist das ganz anders als bei allen anderen Religionen. Nämlich, alles, was man braucht, ist nichts. Aber nicht viele Menschen haben das. Alles, was man braucht oder was man mitbringen muss zu Jesus, ist eben nichts. Es ist der Moment anzuerkennen, und damit hat Petrus in diesem Moment gekämpft, dass ich das einfach brauche und dass es keinen anderen gibt, der das kann. Aber nicht viele haben das. Jesus zu vertrauen, an Jesus zu glauben, bedeutet, einfach annehmen zu können. Und das ist eine echte Herausforderung. Warum? Weil es ist demütig. Dafür muss man sich demütigen. Dafür muss man sagen, ja, ich brauche das auch. Ich krieg's nicht alleine hin. Ein paar Tage, nachdem Willy Brandt sich dort niedergekniet hatte, schrieb Hermann Schreiber, Autor des Spiegels, Folgendes über das, was Willy Brandt dort getan hat. Wenn dieser für das Verbrechen nicht mitverantwortliche, damals nicht dabei gewesene Mann, und damit nimmt er Bezug auf die Verbrechen der Nationalsozialismus, also wenn dieser nicht mitverantwortliche Mann nun dennoch auf eigenes Betreiben seinen Weg durch das ehemalige Warschauer Ghetto nimmt und dort niederkniet, dann kniet er da also nicht um seinetwillen. Dann kniet er, der das gar nicht nötig hat, darf für alle, die es eigentlich nötig haben, aber die nicht dort knien, weil sie es nicht wagen oder nicht können oder nicht wagen zu können. Dann bekennt er sich zu einer Schuld, an der er selbst nicht zu tragen hat, und bittet um eine Vergebung, derer er selber nicht bedarf. Dann kniet er dafür Deutschland. Dann kniet er dafür uns. Willy Brandt hat selber nie etwas im Warschauer Ghetto verbrochen. Aber er hat dort verspürt, dass er um Vergebung bitten kann, anstelle von anderen, die Schuld haben. Durch das, was er dann da getan hat. Und genau so, nicht nur für die Schuld von einem Volk, sondern für die Schuld der ganzen Welt, hat Jesus sich am Kreuz nicht nur einfach hingekniet, sondern er hat es auf sich genommen. Er hat für uns alle vor Gott gekniet, könnte man sagen, und hat um Vergebung gebeten. Und das ist das, was Jesus hier Petrus erklären wollte. Du brauchst das, dass ich dich reinmache. Also, fordert eine Reaktion. Drittens, Demut führt zu einer Aktion. Also, es führt dazu, dass man etwas tut, wenn man Demut erlebt. Ich weiß nicht, wer von euch gerne Schürzen trägt. Bin nicht so der Fan normalerweise davon. Aber das, was dazu geführt hat, das, was Jesus hier gemacht hat mit seinen Jungs, mit Petrus, hat dazu geführt, dass sie, als er hinterher weg war, im Prinzip genau das Gleiche gemacht haben. Dass sie ihre Schürzen angezogen haben und haben das Gleiche mit der Welt gemacht. Er sagt ja hier dann, also hinterher redet er mit ihnen darüber und sagt, habt ihr eigentlich verstanden, was ich hier gemacht habe? Dann macht es genauso. Also er schlägt eine neue Haltung, einen neuen Weg vor, wie sie jetzt mit sich selbst und mit den Menschen umgehen sollen. Lernt von mir und dann beginnt auch in euch das zu leben. Er sagt dann in Vers 14, wenn nun ich, der Herr und euer Meister, der ich zu Rechtes bin, eure Füße gewaschen habe, dann sollt auch ihr einander die Füße waschen. Im Prinzip wollte er sagen, hört auf, euch darum zu streiten, wer von euch die größten Posten kriegt. Wer von euch groß sein will, der geht diesen Weg. Der geht ganz nach unten. Der macht die Aufgaben oder der hat die Haltung, die nicht fragt, was können andere für mich tun, sondern was kann ich für die anderen tun. Und ich glaube, wenn wir uns diese Haltung zu eigen machen, in ganz vielen, ganz praktischen Bereichen unseres Lebens, dann würde sich unser Leben und unsere Welt verändern. Wenn wir hier heute anfangen würden und sagen würden, okay, Füße waschen ist ein bisschen out of style. Okay, wenn ich jetzt am Montag im Büro anfange, beim Chef die Schuhe auszuziehen, kommt vielleicht nicht so gut. Aber ich glaube, wenn wir überlegen, in unserer Welt heute, was würde das heißen? Was würde das zum Beispiel heißen im Umgang mit Kunden, Patienten, Klienten, Gästen? Ich glaube, es würde heißen, dass man Kunden oder Patienten oder Gäste nicht einfach nur als potenzielle Gewinnbringer sieht, wo man dann freundlich ist, weil man ja will, dass die auch mal wiederkommen, sondern als echte Menschen, denen man mehr tun kann, als nur etwas verkaufen, denen man mehr tun kann, als nur das, was man muss, sondern sogar das, was ihnen wirklich gut tut. Ich glaube, dass Demut da anfängt, wo alle Mitarbeiter genervt weggucken, man selber aufsteht und etwas tut, was sonst keiner tun würde, um dem Menschen zu helfen. Was bedeutet das zum Beispiel in unseren Beziehungen? Ich glaube, dass ganz viel hiervon auch mit den Problemen, die wir oft in Beziehungen zu tun hat. Dass oft Beziehungen und als schon ein paar Mal mit Paaren zusammengesessen und so etwas Paartherapie gemacht oder Beratung zumindest. Und ganz oft, glaube ich, sind Beziehungsprobleme so, dass sie genau das hier sind. Dass man immer versucht, den anderen für sich selber zu benutzen. Und nicht aus einer demütigen Haltung heraus sagt, ich möchte gerne etwas tun, ich möchte gerne ein Partner sein für dich. Und nicht, ich möchte dich zu dem Partner machen, den ich immer gerne haben wollte. Sondern wie kann ich ein Freund, ein Partner, ein Mitarbeiter, ein Chef vielleicht sogar werden, der nicht die Frage stellt, wie kann ich jetzt dich benutzen zu meinem Wohl, sondern wie kann ich demütig in der Haltung, die Jesu hatte, mich selber benutzen zu deinem Wohl. Und jetzt würde man vielleicht sagen, wenn wir das eine Woche lang betreiben, so, ne? Und am nächsten Sonntag wieder hier zusammenkommen, was meint ihr? Sind wir dann stärker oder schwächer? Sind wir dann ärmer oder reicher? Sind wir dann glücklicher oder weniger glücklich? Jesus hat es eigentlich beantwortet in Vers 17. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Jesus sagt, es ist der Weg zum Glück. Es ist der Weg zur Zufriedenheit. Und es ist, glaube ich, der Weg zur besseren Beziehung und eigentlich auch der Weg zu einer anderen Stadt. Ich glaube, dass unsere Stadt daran krankt, dass wir alle immer versuchen, diesen Weg zu gehen. Und keiner das versucht. Aber ich glaube, wenn Jesus hierher kommen würde, vielleicht würde er ein Treffen mit den ganzen ganz wichtigen Leuten machen und dann würde er ihnen die Füße waschen und würde sagen, probier's mal aus. Lass uns das mal machen. Und ganz egal, wo du bist, mit welchen Beziehungen du bist, welche Position im Job, in Familie, in Beziehungen du hast, ich möchte herausfordern und Werbung machen für Demut. Weil es ist nichts Schwaches. Es ist eigentlich sogar etwas viel Stärkeres. Es braucht nämlich ganz schön viel Mut, um demütig zu sein. Ich weiß nicht genau, was das in deinem Leben bedeutet, aber ich glaube, wir werden das nur dann hinkriegen, wenn wir diese Einladung von Jesus, die er an Petrus ausgesprochen hat, dieses "Lass dich doch von mir beschenken und dann verändern", annehmen können. Es hat damit zu tun, was er am Kreuz getan hat. Wir hören jetzt gleich ein Musikstück, ich freue mich schon darauf. In der Zeit können wir das Ganze ein bisschen sacken lassen und drüber nachdenken. Und davor bete ich jetzt noch. Jesus, ich danke dir, dass du, der Gott der ganzen Welt, auf diese Erde gekommen bist, dich gedemütigt hast, klein geworden bist und noch viel mehr hier in diesem Moment deinen Jüngern gezeigt hast, Petrus gezeigt hast, was es heißt, demütig zu sein. Und das ist irgendwie für mich schwer zu fassen. Aber es inspiriert mich enorm und fordert mich heraus, darüber nachzudenken, was eigentlich in meinem Herzen los ist, mit Hochmut und Stolz. Und wenn ich zugebe, wenn ich ehrlich bin, dann muss ich zugeben, dass ich oft auf dem Weg unterwegs bin, wo deine Jünger auch unterwegs waren, nämlich dem Weg nach oben. Dem Weg, wer ist hier eigentlich der Größte? Ich bitte dich oder ich danke dir, dass du mich irgendwie herausgefordert hast und uns herausforderst mit dem, was hier steht, dass der andere Weg eigentlich der bessere ist. Der, der zu mehr Frieden und Freude und Glück führt. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst zu sehen, dass du für uns demütig geworden bist, dass der Anfang sein kann, dass wir auch demütig sein können miteinander. In Jesu Namen. Amen.